Ihr seid es. Jetzt schon? Aber es ist doch noch nicht sechs. Ihr kommt 5 Minuten zu früh. Aber es kommt doch gleich jemand vorbei mit dem Geld, ich schwöre. 200, wie Joe gesagt hat. Er müsste doch eigentlich schon da sein. Ich sag euch doch, ihr seid zu früh dran. Es ist doch erst 5 bis 6 hier auf dieser Uhr. Da, 5 vor, noch 5 Minuten. Und die Uhr geht nie nach. Was? So spät schon? Nein. Um Himmels Willen, nein. Nein. Nein. Das war Das Rennen, ein Kriminalhörspiel von Ken Huge mit Kurt Haars, Ernst Ronnecker und Walter Thurau. Regie führte bei dieser Produktion des Südfunk Stuttgart Paul Landt.